Hallo und willkommen zu Sunny's Good Vibes Podcast, der Podcast, der Persönlichkeitsentwicklung für dich unkompliziert werden lässt, sodass du die beste Version deiner selbst wirst. Mein Name ist Jens oder auch Sunny und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema, du wirst sterben. Ja, du wirst sterben, das klingt jetzt in erster Linie mal gar nicht so gut und gar nicht so sunny und eigentlich klingt das eher negativ. Dennoch möchte ich das Thema an dich ranbringen mit einer sehr, sehr positiven Betrachtungsweise. Doch bevor wir anfangen, ich möchte einmal, dass du einmal deine Hände vor deinen Körper nimmst und betrachte mal deine Hände. Und jetzt nimm diese Hände und ball die mal so fest zusammen zu einer Faust, wie du nur kannst, dass du deine gesamte Faust spürst. Ich möchte, dass du jetzt auch noch dazu einmal so tief einatmest, wie du nur kannst, so richtig tief, so tief, wie es nur geht. Und jetzt werd dir einmal darüber bewusst, das, was du jetzt fühlst, das ist ja jetzt, das ist real, das ist zum momentanen Zeitpunkt. Und all das, das wird einmal vorbei sein. Irgendwann wird das vorbei sein. Und klar, das klingt jetzt immer noch nicht so positiv. Doch jetzt betrachten wir einfach mal das, was du gerade gespürt hast, das Leben, die Chancen, ja, die Chancen, dass du geboren wurdest, sind 1 zu 400 Billionen. 400 Billionen. Das ist eine 4 mit 14 Nullen dran. Holy fucking shit. Ist das eine Riesenzahl? Was für eine Chance das ist. Ich habe jetzt das mal nachgelesen. Ich habe das also recherchiert. Im Internet stand, du kannst im Prinzip über 4300 Mal im Lotto gewinnen. Das ist da die Wahrscheinlichkeit höher, als dass du geboren wirst. Das ist krass. Das ist eine richtig krasse Zahl, wenn man sich das einmal so überlegt. Und im selben Zusammenhang werde ich super oft auch von Freunden gefragt, Jens, warum bist du immer so motiviert? Wie kannst du immer so viel Energie haben? Und ich frage mich dann immer, wie kann man nicht motiviert sein? Wie kann man denn nicht dieses Geschenk des Lebens so annehmen, als das, was es ist, eine absolute Möglichkeit? Alle spielen, oder nicht alle, aber so viele spielen immer Lotto, so viele hoffen immer darauf, dass irgendein glücklicher Zufall ihnen geschieht, dass sie irgendwas Tolles im Leben erfahren. Und ich denke mir nur, ihr seid auf der Welt, ihr seid am Leben. Die Chancen 1 zu 400 Billionen, dass das überhaupt passiert ist. Und jetzt mal gerade ganz, ganz plump gesagt, die Chance, dass deine Eltern genau zu diesem Zeitpunkt Sex hatten und du dann da rausgekommen bist, quasi als Endprodukt, das ist, wäre das eine Minute vorher oder später gewesen, ja, das ist, dann wärst du jetzt nicht da, was echt schade wäre, aber dann wärst du jetzt nicht hier. Und das ist eben nur mal der Deal des Lebens. Du wurdest geboren und der Deal, dass du lebst, ist, dass du irgendwann einmal sterben wirst. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, woran du glaubst, an Engel, Gott, Allah, Buddha, Universum, ist ja auch ganz egal, aber wir sind uns einig, dass dieses Leben, das, was du jetzt gerade hier lebst, dass das irgendwann vorbei sein wird. Da gibt's nichts dran zu rütteln, das wird irgendwann vorbei sein. Von mir aus dann, je nachdem, an was du glaubst, dann in einer anderen Form weiter oder wie auch immer, aber das, was du jetzt gerade hier spürst, dieser tiefe Atemzug, dieses Fäusteballen, dieses Gefühl, das wird irgendwann vorbei sein. Und ich möchte hier an der Stelle ein Zitat von Jack Kornfield gerade mal wiedergeben. Der hat einmal gesagt, "Everything that has a beginning has an end. Find your peace with that and all will be well." Alles, was einen Anfang hat, hat auch mal irgendwann ein Ende. Finde selbst deinen Frieden damit und dann wird augenblicklich alles besser. Und ich finde das so unglaublich wichtig, dass wir unseren Frieden damit machen, dass irgendwann alles vorbei sein wird. Warum? Weil in dem Augenblick, wo wir für uns selbst erkennen, dass alles irgendwann vorbei sein wird, erkennen wir die Wichtigkeit und diesen Wert da drin an. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Denn ich finde, das Allerschlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man etwas bereut. Ich finde, im Deutschen klingt das noch so nett, im Englischen regret. Klingt viel härter. Ich finde, das sollte das härteste und das schlimmste Wort sein, das es im Sprachgebrauch gibt, bereuen. Und ich möchte dich jetzt etwas fragen. Gibt es jetzt schon etwas, ich weiß gerade nicht, wie alt du bist, aber gibt es jetzt schon etwas in deinem Leben, wo du sagen würdest, boah, das bereue ich. Das bereue ich, dass das passiert ist, dass ich das gemacht habe. Gibt es so etwas? Und jetzt frage ich dich, was ist denn bereuen? Warum bereuen wir? Weil es meist zumindest unveränderlich ist. Und weißt du, was mir am allermeisten auf der ganzen weiten Welt Angst macht, aber mich auch gleichzeitig unglaublich beruhigt? Dass, wenn ich mit 80 zurückblicke und mein Leben betrachte und es dann bereue, weil ich es vergeudet habe, weil ich vielleicht nicht mein volles Potenzial ausgelebt habe, weil ich sage, boah, ich habe so viele Chancen ins Land gehen lassen, ohne sie zu ergreifen, und ich bereue einfach, dass ich nicht mehr aus meinem Leben gemacht habe. Das macht mir so eine mega krasse Angst. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und das, ich möchte nochmal, um das zu intensivieren, ich möchte einmal beschreiben, wie sich das für mich anfühlen würde, wenn ich mit 80 wäre, also wenn ich 80 Jahre alt wäre, würde zurückblicken und würde bereuen. Das ist so wie, das kennst du bestimmt. Du hast bestimmt schon mal einen Albtraum gehabt. So einen Albtraum, wo du irgendwie in diesem Albtraum gefangen warst und du warst am Strampeln, du hast versucht, dich im Traum dagegen zu wehren, gegen das, was auch immer passiert, dein Herz war am Rasen, du hast im Traum Adrenalin gespürt, du dachtest dir so, boah, was ist das für eine Situation, ich bin komplett überfordert, ich strample und ich wehre mich dagegen, doch im Traum kommt es dann oft vor, dass man dann irgendwann aufwacht, doch dann wäre es so, ich würde nicht aufwachen, ich würde irgendwann aus lauter Erschöpfung einfach zusammenbrechen und einfach aufgeben. Weil ich kann es dann nicht mehr rückgängig machen, ich kann es nicht mehr ändern, weil es einfach zu spät ist. Und dann wird eine Sache passieren, das verspreche ich dir. Dann wird die kleine Stimme in deinem Kopf, die bis jetzt immer, manche sagen, das ist die Komfortzone, manche sagen, das ist der innere Schweinehund, manche sagen, das ist das Ego, wie auch immer. Ja, diese kleine Stimme in deinem Kopf, die dich sonst immer zurückgehalten hat, die wird dann zu dir sagen, warum hast du immer auf mich gehört? Warum hast du mir immer nachgegeben? Warum hast du mich nicht mal in die Schranken gewiesen? Und dann fängst du an und machst dir selbst noch Vorwürfe, weil deine kleine Stimme dann immer noch dir einmal in den Arsch tritt und dir bewusst macht, dass du dran schuld warst. Und das klingt jetzt immer noch super negativ alles. Aber ich habe ja eben erzählt, dass mich das auch unglaublich beruhigt. Und weißt du, warum mich das beruhigt? Weil ich weiß, ich habe es in der Hand. Ich habe es in der Hand. Es muss nicht so passieren, dass wenn ich mit 80 da stehe, zurückblicke und dann irgendwie alles bereue. Es muss nicht passieren. Es wird auch nicht passieren, weil ich alles in der Hand habe. Ich habe die volle Verantwortung für alles, was in meinem Leben passiert. Klar, jetzt gibt es einige, ja, aber dann ist mir das und das passiert. Darüber habe ich auf gar keinen Fall die Verantwortung. Zum einen Teil kann ich es verstehen, dass man diese Aussage trifft. Zum anderen stimmt das aber trotzdem nicht. Aber zum Thema Verantwortung wird es nochmal eine komplett eigene Folge geben. Und ich habe jetzt noch eine komplett gute Nachricht für dich. Wenn man, egal wie alt du jetzt bist, ob du jetzt, keine Ahnung, 15 bist, ob du 20, 30, 40, 50, selbst wenn du 70 Jahre alt bist, ja, ich möchte erst einmal, dass du jetzt einfach nur mal entweder für dich gerade ausrechnest oder falls du gerade einen Zettel und einen Stift vor dir liegen hast, schreib dir einmal auf das genaue Datum, wann dein 80. Geburtstag wäre. Wann ist dein 80. Geburtstag? Ich habe das letztens gemacht. Ich mache gerade von Laura Seiler die Rise Up and Shine University und da war diese Übung und ich fand die so machtvoll und deswegen will ich die auch mit euch teilen. Schreib's auf, wann bist du 80? Bei mir wäre es der 13. April 2070. Und jetzt haben wir das Jahr 2018. Und ich denke mir so, fuck, ich habe noch so viel Zeit. Selbst wenn du 30 bist, selbst wenn du 40, 50, 60 bist, du hast noch so viel Zeit. Selbst wenn du diese Podcast-Folge hören würdest, du wärst jetzt im Augenblick 70 Jahre alt. Das heißt, du hättest noch 10 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt. Dann, das sind 3650 Tage. Ja? Dann würden, wenn ich 70 wäre und würde mir bewusst werden, okay, noch 10 Jahre, dann würden die letzten 10 Jahre, würden 3650 Tage lang Party sein, da würde ich mein Leben feiern, da würde ich alles machen, was nur geht. Denn diese 10 Jahre würden die letzten 70 Jahre komplett in den Schatten stellen. Also ich möchte einfach nur, dass du dir bewusst wirst, egal wie alt du bist, ja, wenn wir davon ausgehen, wir rechnen immer bis 80 Jahre, du hast noch Zeit und diese Zeit sollte dich beruhigen und gleichzeitig sollte sie dich aber anspornen, dass dieser Albtraum, dass du alles bereust, wenn du irgendwann zurückblickst, dass das niemals stattfinden wird. Diese Mischung, diese Balance daraus zu finden. Und zu dem Thema möchte ich einmal aus einem Buch von, in der Gefahr, dass ich jetzt wieder den Namen falsch ausspreche, John Strelicky. Ja, der hat Big Five for Life und Kaffee am Rande der Welt und Wiedersehen am Kaffee am Rande der Welt und Safari des Lebens. Und unter anderem gibt's auch das Buch Wenn du Orangen willst, suche nicht im Blaubeerfeld. Auf Seite 37 möchte ich einmal vorlesen. Ich bin wichtig. Ein Lächeln, ein positives Wort der Ermutigung, eine Erfindung, ein kreativer, genialer Geistesblitz, eine selbstlose Geste, eine Umarmung. All das kann ein Leben verändern, für immer. Es geschieht jeden Tag und ich habe das Potenzial, ein Teil davon zu sein. Ich bin nicht so wichtig. In 100 Jahren wird mein Leben in ferner Erinnerung sein. In 1000 Jahren wird es so sein, als wäre ich nie hier gewesen. Friedhöfe sind voller Menschen, die dachten, sie wären äußerst wichtig und unersetzlich. Betrachtet man jedoch das große Ganze, zeigt sich, dass sie nicht so wichtig und absolut ersetzbar waren. Irgendwo zwischen diesen beiden Realitäten befindet sich der Balancepunkt, der mein Handeln leitet. Das, was mich dazu inspiriert, mein Potenzial voll auszuschöpfen und dennoch nicht von falschen Ego-Gefühlen vereinnahmt zu werden. Unglaublich geil, diese Seite. Seite 37 kannst du jederzeit nachlesen. Das passt auch perfekt zu unserer, im Prinzip zu der zweiten Folge, Not All Heroes Wear Capes. Wir haben die Macht, nicht nur unser Leben, sondern ganz viele Leben zu beeinflussen, zum Positiven. Wir können so viel in Bewegung setzen. Wir sollten uns einfach nur darüber bewusst sein, dass jeder einmal sterben wird. Alles wird irgendwann vorbeigehen. Das ist zum einen super traurig, zum anderen ist das super schön, weil wenn es nicht irgendwann alles vorbeigehen würde, würden wir keinen Wert in verschiedenen Situationen und Momenten wiederfinden. Dann wäre ein Urlaub am schönsten Strand, in der schönsten Gegend, wäre einfach nur ein Urlaub. Es wäre aber nichts Besonderes, weil wir könnten es ja immer wieder machen. Und somit sind auch Begegnungen mit Menschen, das ist einfach unglaublich wichtig. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du voller Angst an diese Sache rangehen und sagen so, oh mein Gott, ich werde irgendwann sterben. Oder du kannst voller Vorfreude, dass du die Chance hast, ja, dass du die Chance 1 zu 400 Billionen genutzt hast und jetzt hier in deinem Leben stehst, ja. Und du jetzt die Möglichkeit hast, dass dein Leben zu einem epischen Meisterwerk werden zu lassen, ja, dass du es später nicht bereuen wirst. Du kannst wählen, entweder Angst oder das epische Meisterwerk. Es liegt nur bei dir. Ja, das war die heutige Folge des Sunny's Good Vibes Podcast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest einen Mehrwert daraus ziehen. Jetzt gilt es nur noch zu sagen, spread good vibes. Rede mit Freunden über dieses Thema oder empfehle ihnen diesen Podcast. Ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn wir uns auf den anderen Social-Media-Kanälen verbinden würden. In Facebook, Instagram, Snapchat, überall einfach Sunny's Good Vibes eingeben und dort findest du mich. Und wenn du mich dazu noch unterstützen möchtest, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch können auch mehr Menschen diesen Podcast sehen, ihre ganz persönlichen Good Vibes entwickeln und verbreiten. Bis zum nächsten Mal, dein Sunny.